Soll ich jetzt meinen Arsch wieder hinten versuchen zu bewegen oder wieder nach vorne? Ich weiß nicht, wo wir sind hier. Antoni, ich denke, du weißt, wer der Ola war. Ja, du siehst so. Das ist, so sieht's aus. Da weiß er mehr als wir, weißt du? Ja, nein. Es sieht einfach nur sexy aus, wenn ich hier stehe. Aber trotzdem, wir brauchen Informationen. So sieht's aus. Eine Info. Ganz leicht, ganz. Da vorne easy. Kannst du dir Bier kaufen. Ja. Da, wo der Mann mit weniger Haaren sitzt, kannst du Bier kaufen. Und er hat keinen Snickers. Nein. Er hat keinen Snickers. Er steht jetzt schon noch. Ja, aber um der dein weiß Bier vielleicht, zu holen. Wo man Tischtennis spielen kann. Ich glaube, der Kollege ist schon bei Chakapaka. Er checkt schon. Aber das ist alles so gut. Es geht nur darum, so dass wir jetzt hier über die Brücke laufen müssen. Brücke? Die Brücke. Über die Brücke kam die Brücke ist da. Wo ist die Brücke? Hier rüber? Nein, da drüben ist da die ist Brücke. Keine Brücke. Da ist keine Brücke. Da ich sehe doch eine Lieblingsbrücke. Du siehst eine Lieblingsbrücke. Das ist nämlich Kreuzung. Straße. Ich sehe eine Brücke. Brücke ist da drüben. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tito. Bis dann. Ja. Ciao.